Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe überhaupt keine Zeit heute für lange Vorreden. Es tut mir leid, wir haben alle keine Zeit. Zeit ist Geld. Was ist Zeit, ist die heutige Frage. Um Gottes Willen, was ist Zeit? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht. Aber wir werden trotzdem drüber reden. Was ist Zeit? Zeit ist schnell. Zeit ist was unglaublich Komprimiertes offensichtlich. Die einen sagen, ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Die anderen sagen, das Einzige, was wirklich besser geworden ist, sind die Zeiten der Wettkämpfer. Wieder andere meinen, Zeit sei ein Begriff, der so unglaublich geheimnisvoll ist, dass kein Mensch weiß, was es ist. Manche meinen, jetzt weiß ich endlich, was Zeit ist, denn je länger man auch trödelt, es wird nicht früher. Also Zeit ist ein Begriff, der uns wirklich in uns drinsteckt und wir haben keine wirkliche Ahnung, was es ist. Viele haben sich darüber schon Gedanken gemacht, Literaten, Philosophen und Künstler. Künstler haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, was Zeit ist, haben versucht darzustellen, was Zeit wirklich sein kann. Dali zum Beispiel hat ein Bild gemalt, in dem man sehen kann, wie er sich Zeit vorstellt. Bei ihm zerfließt die Zeit. Und zwar in den Chronometern, in den Uhren, die dort hängen, die dort sind, da zerfließt die Zeit. Und nach diesem schnellen Anfang gönnen wir uns einfach 5, 10 Sekunden Ruhe und genießen eine langsam vor sich hin zerfließende Zeit. Meine Sprechgeschwindigkeit wird auch langsam normaler, sodass Sie sich endlich mal dran gewöhnen können, dass es in dieser Sendung um ein Thema geht, das offensichtlich wahnsinnig komprimiert ist, wahnsinnig langsam sein kann und alles Mögliche. Sie kennen es natürlich alle. Manchmal dauern Stunden wie Tage, manchmal dauern Stunden wie Sekunden, je nachdem, in welcher Situation man ist. Warum ist das so? Warum macht uns das so Probleme? Denn mit dem Raum, also hier, ne, Höhe, Länge, Breite hier, ne, das haben wir kein Problem, wissen wir genau, was es ist. Da haben wir einen Sinn dafür. Aber wir haben keinen Zeitsinn, denn wir sind immer wir selbst. Und wir haben den Eindruck, dass wir uns nicht verändern, im Innern, im Äußeren natürlich schon. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte früher mehr Haare. Doch, doch. Ja, sicher. Also irgendwas geht ja mit uns vor. Wir sehen ja an uns, dass Zeit vergeht. Und in der Tat ist dieses Vergehen eines Zustandes, die sich entwickeln, ist das eigentliche Geheimnis, das hinter der Zeit steckt. Nun hat man aber früher, zum Beispiel die Griechen, hatten einen äußerst zyklischen Begriff von Zeit. Das heißt, man dachte, die Welt sei in einem großen Kreislauf. Die Dinge kommen und gehen, es gibt immer so Katastrophen, die die alten Vorgänge verschütten und ein Kreislauf folgt dem nächsten. Kreisläufe oder Kreise haben nun den Nachteil, dass sie ja eine Frage nach dem Ursprung der Dinge völlig vermeiden. Denn wo immer sie sind auf einem Kreis, sie kommen immer an den Punkt wieder an. Sie haben keinen Anfang. Ganz anders im jüdisch-christlichen Glauben. Am Anfang war das Wort. Also, Sie kennen ja die Geschichte, ne? Am sechsten Tag schuf er den Menschen, bei einer 35-Stunden-Woche wäre ihm das nicht passiert, aber Spaß beiseite. Also, die jüdisch-christliche Vorstellung der Welt, der Weltschöpfung, der Welt, des Weltanfanges, hat einen Zeitpfeil in die Welt gebracht. Während, wie gesagt, die einen noch so dachten, das dreht sich immer alles im Kreis, fingen die anderen damit an, dass sich was entwickelt. Also, dass es eine Weiterentwicklung gibt, vom Anfang hin bis zu irgendeinem Zustand. Naja, ich meine, wir wissen heute, dass diese Vorstellung der Entwicklung sich im ganzen Universum ja niederschlägt. Ich meine, ich brauche Ihnen das nicht zu sagen, als alter Alpha Centauri-Seher wissen Sie, A, Sterne entstehen, B, Galaxien entstehen, C, der Materiekreislauf, wie die Sterne die schweren Elemente ins Universum zurückschicken, um wieder neue Sterne werden zu lassen, um die sich dann irgendwann, weil ja alles mit Wasserstoff und Helium begonnen hat, irgendwann heißt, naja, sind wir großzügig, nach 9, 10 Milliarden Jahren, sich Planeten bilden können. Auf diesem Planeten können sich manchmal, nicht immer, vielleicht ganz selten, Zellen entwickeln, es kann sich Leben entwickeln. Und diese komplexen Lebewesen oder aus den einfachen Zellen können sich komplexe Zellen, komplexe Zellverbände entwickeln. Aus den komplexen Zellverbänden werden richtige Lebewesen, so wie Sie und ich. Ja. Und im Grunde genommen ist ja das, was sich in uns abspielt, schon wieder ein Universum für sich. Und das Ganze gipfelt natürlich, zumindest nach unserer jetzigen Erkenntnis, in einer Art von Universum, das sich so einfach gar nicht mehr beschreiben lässt, nämlich in dem Universum unseres Gehirns. Da hat sich alles hinentwickelt. Also wenn man will, wenn man das so nehmen will, dass sich also, dass das Universum angefangen hat, und bis zu dem Ende, wo wir heute stehen, immerhin eine unglaubliche Strukturierung stattgefunden hat. Tja, So sieht das aus mit der Zeit. Aber wir als Naturwissenschaftler, wir brauchen einen viel allgemeineren Zeitbegriff. Wir können uns ja nicht ständig mit dem Universum rumschlagen und ständig darüber nachdenken, Moment, wenn Zeit vergangen ist, dann ist das so, weil die Sterne sich so entwickelt haben. Nee. Die Physiker haben nun einen ganz anderen Zeitbegriff aufgenommen, nämlich den Zeitbegriff als Form der zunehmenden Unordnung. Ich meine, wenn Sie Kinder haben, wissen Sie das, Sie können irgendeinen Raum nehmen, der vorher schön geordnet war, der wird garantiert nach 2 Stunden spätestens in völliger Unordnung sein. Diesen Zustand, dass nämlich alles Ordentliche zu Unordentlichem wird, das nennt man Zeit. Doch, ja, und zwar, wir Physiker haben etwas definiert, das nennen wir Entropie. Also, wir sagen, Zeit ist dann vergangen, wenn die Entropie angestiegen ist. Und die Entropie steigt immer an. Bei allem, was ich tue, verliere ich nämlich Energie. Jetzt ist es, also nehmen wir zum Beispiel mal folgenden Fall. Ich hebe diesen Schwamm hier hoch, ja, und lege ihn wieder hin. Das ist eine wohl definierte Information, die ich Ihnen jetzt gegeben habe. Der Schwamm hat sich bewegt rauf und runter. Aber es ist nicht nur das passiert, sondern meine Knochen haben sich noch gerieben. Nicht nur hier oben, sondern woanders auch. Das heißt, ich habe jede Menge Energie verloren durch Reibung. Und diese Energie musste ich zusätzlich aufbringen, zusätzlich zu der Energie, die ich brauchte, um den Schwamm hochzuheben. Und diese Art von Verlusten, das ist bei jedem Vorgang im Universum so. Es gibt nicht einen einzigen Vorgang im Universum, der Energie komplett in eine andere Energieform umwandelt, ohne dabei Wärme zu verlieren. Und Wärme ist sozusagen der Zustand der minimalen Information. Ja? Und minimale Information heißt maximale Unordnung, klar. Es gibt einen Erhaltungssatz, dass also die Entropie im Universum immer ansteigt. Sie können machen, was Sie wollen, die Entropie steigt immer an, alles drängt zu mehr Unordnung. Dass das so ist, liegt nicht nur das Beispiel des Kinderzimmers ist da interessant, sondern zum Beispiel auch, nehmen Sie eine Tasse und schmeißen Sie die Tasse vom Tisch runter. Die wird in 1000 Scherben zerfallen, wenn sie hart genug aufgefallen ist. Man hat noch nie erlebt, dass eine Tasse sich sozusagen von sich aus wieder zusammengefunden hat und zuck, wieder auf den Tisch zurückgesprungen ist. Das wäre ein Widerspruch zum Entropiesatz. Oder nehmen wir eine Box mit Gas, ne, also so einen Kasten mit Gas, schön warmes Gas. Man hat noch nie erlebt, dass das warme Gas sich verdichtet hätte in einer Ecke und sozusagen sich isoliert vom Rest zusammengezogen hätte. Nee, sondern warmes Gas breitet sich immer gleichmäßig aus. Warum? Nun, es ist der Zustand der minimalsten Information und damit der maximalsten Unordnung. Das heißt, sehe ich alles, was ist, was sich also nennenswert vom Gleichgewicht, von der minimalen Information unterscheidet, ist weit weg vom Gleichgewicht. Sie zum Beispiel, also Sie auch hier alle Leute, die im Studio sind, wir sind nicht Gleichgewichtssysteme. Und Zeit, physikalisch, bedeutet, sich von einem Zustand zu einem anderen Zustand zu entwickeln. Wäre alles gleich, nämlich im Zustand der minimalen Ordnung, der maximalen Unordnung, dann hätte man überhaupt keine Möglichkeit, Zeit zu messen. Und deswegen ist es auch sinnlos, nach einer Zeit zu fragen, die vor dem Big Bang war, also vor dem Beginn der Schöpfung, denn in diesem Zustand war alles gleich und es konnte überhaupt keine Zeitmessung stattfinden, weil sich nichts entwickelt hat. Das war jetzt schon ganz ordentlich, ne? Es wird aber noch viel schlimmer. Wie fange ich das jetzt am besten an? Das ist gar nicht so einfach. Machen wir es mal so. Zeitbegriff, so wie ich ihn dargestellt habe mit Entropie, scheint ja ein sehr langweiliger zu sein. Die Physiker haben da irgendwas definiert und dann, ach ja, nee. Denken wir doch mal über was nach, was viel interessanter ist, was mit der Zeit direkt zusammenhängt, mit Zeitreisen. Also Reisen im Raum ist ja einfach. Ne? Ich bewege mich von Punkt A zum Punkt B mit irgendeiner Geschwindigkeit V. Das ist kein Problem. Ne? Hat der Schwamm eben auch gerade gemacht, der ist da einfach runtergerollt. Schön. So. Kann ich das in der Zeit auch machen? Darf ich das in der Zeit tun? Ich sage Ihnen, nein. Man kann sogar beweisen, dass unsere jetzige Existenz hier bedeutet, dass noch kein Lebewesen im Universum jemals eine Zeitreise gemacht hat. Warum? Jetzt wird es philosophisch. Also, das, was ich jetzt sage, sage ich am besten 2 oder 3 Mal. Das ist nämlich nicht einfach. Also, die Tatsache, dass wir jetzt hier diese Fernsehsendung machen, hat damit zu tun, dass viele Dinge nicht passiert sind. Also alle diejenigen, die hier an dieser Fernsehsendung beteiligt sind, die jetzt hier im Studio sind, sind nur deswegen hier, weil ihnen viele Dinge nicht passiert sind. Unglück, Unfall und so weiter. Ja, ist das klar? Hans Magnus Enzensberg hat mal so schön gesagt, Glück ist das Nichtvorhandensein von Unglück. Ja, Also das ist eine sehr philosophische, um nicht zu sagen, fast tiefenphilosophische Betrachtungsweise, dass man doch eigentlich eher zufrieden sein sollte damit, was ist. Aber es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass viele Dinge passieren könnten, die aber nicht passiert sind. Nehmen wir an, Sie machen jetzt eine Zeitreise. Ne? Sie gehen irgendwo hin in die Vergangenheit und ändern ein winziges Etwas. Irgendwas ganz Doofes. Sie treten einen Stein weg, der aber ursprünglich da zu liegen gehabt hätte, damit Sie in der Zukunft, aus der Sie ja in die Vergangenheit zurückgekommen sind, sind Sie noch da? Gut, also nochmal, dass Sie da existieren können. Und jetzt entwickelt sich aus der Veränderung dieses Steins, entwickelt sich eine Prozesskette, die dazu führt, dass Sie gar nicht in der Zukunft hätten existieren können. Das heißt mit anderen Worten, eine Zeitreise für Sie unmöglich geworden wäre. Sie müssen garantieren, dass Sie tatsächlich existieren, wenn Sie eine Zeitreise machen. Ist das klar? Ist das hier soweit klar? Na, also, Sie müssen garantieren, dass Sie existieren. Wie können Sie das? Sie können es nur dann und nur dann, wenn Sie sich in dem Zustand in eine Zeit zurückversetzen, in der Sie tatsächlich so gewesen sind. Nochmal. Sie müssen sich in den Zustand komplett zurückversetzen, in den Sie hinein wollen. Sie verlieren alle Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, Gefühlserfahrungen, alles aus der Zukunft, alles. Sie müssen die gesamte Welt in den Zustand bringen, in dem sie gewesen ist. Ja? Alles. Sie müssen mit anderen Worten das gesamte Universum in der Zeit zurücklaufen lassen. Das Doofe an so einer Zeitreise ist jetzt, dass Sie gar nicht merken, dass Sie eine machen. Weil Sie wissen ja gar nichts mehr davon. Ja? Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr, weil die Zustände in Ihnen und all Ihre Erfahrungen würden ja zu Veränderungen in der Zeit führen, die Ihre eigene Existenz vernichten würde. Das heißt, die Tatsache, dass wir ständig stabil existieren, bedeutet, kein einziges Lebewesen in diesem Universum hat jemals eine Zeitreise gemacht. Denn, und jetzt wird es wieder global kosmisch, die Tatsache, dass wir existieren, bedeutet, die Erde ist nicht kaputt gegangen, die Sonne leuchtet, der Mond ist nicht auf uns gefallen, das tut er sowieso nicht. Es ist uns auch noch kein Asteroid auf das Gehirn gedonnert. Ja? Der Jupiter hält uns die Dinge vom Leib, wir sind in einer Gegend, in der keine Supernova explodiert ist, etc. etc. pp. Alle kosmischen Vorgänge, die uns gewährleisten momentan, müssten wir bei einer Zeitreise tatsächlich irgendwie wieder zurückbauen. Also Sie sehen schon, beim Thema Zeit, da kommt man wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Man weiß auch gar nicht, wo man da wirklich aufhören soll. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich Sie aus so einer Sendung entlassen soll. Wir haben, was haben wir gehabt? Die Zeit. Ne? Sie wissen alle, wie es mit Ihrer Zeit ist. Haben Sie noch Zeit? Haben Sie noch einen Moment Zeit? Nur einen kurzen Moment noch Zeit? Früher hat man gedacht, es ist alles zyklisch. Heute weiß man, es geht also vorwärts im Universum. Es entwickelt sich zu irgendwas hin. Zu was genau, können wir bei nächster Gelegenheit nochmal drüber reden. Ja, und dann diese komische Vorstellung mit dieser Unordnung, dass die Unordnung so wichtig ist. Ich meine, wir alle sind doch schließlich sehr ordentlich. Also, wir sind ja Informationen. Und wenn Ihnen was aufgefallen ist, ich habe kein Wort über die Zukunft gesagt. Und John Steinbeck hat mal gesagt, das Merkwürdige an der Zukunft wird sein, dass man die Jetztzeit später mal die gute Alte nennen wird. Ne? Oder aber, um es kurz zu machen, früher war alles besser, auch die Zukunft.